Darkness of an end, beginning for a beginning again. In deine Lederhose kannst du dir selber cutten. Rocke Billy, du kriegst kein Bier, nicht von mir, nicht von mir. Rocke Billy, du kriegst kein Bier, nicht von mir, nicht von mir. Stellst du dein AG selber her, oder ist das Straßenteer? Die Lederjacke tut gut der Zinn, lenk wohl ab von deinen Schwänzen. Rocke Billy, du kriegst kein Bier, nicht von mir, nicht von mir. Rocke Billy, du kriegst kein Bier, nicht von mir, nicht von mir. Für den Mustang hat es nicht gereicht, auf den Kontrabass hast es uns gezeigt. Stellst du dein HG selber her, oder ist das Straßenkehr? Rocke Billy, du kriegst kein Bier, nicht von mir, nicht von mir. Rocke Billy,